Ich streife vorbei an hüfthohen Leichenhaufen. Ohne Willen hänge meine Arme an meinem Körper herab. Meine Fingerspitzen berühren ganz zufällig die kalten blauen Lippen, die Haut der Toten, die ganz oben auf die Haufen zieren. Die ganz oben auf die Haufen zieren. All diese sind meine Untertanen, liebe, leblose, kalte Puppen. Niemand, der widerspricht, sich widersetzt. Sie gebären meine Kindlichkeit wieder. Ich euch gefunden und dich auserkoren. Ich berühre sanft dein Gesicht. Ich berühre sanft dein Gesicht, deine Beine, deine Brust, deine Scham. Komm, umarme mich, ich helfe dir, so tot wie du bist, so liebe ich dich. Hilf mir, all meine Vernunft zu zerstören, hilf mir. So wie du hier vor mir liegst, nur du allein erzeugst in mir die Kraft. Die Kraft, die nichts anderes in dieser Welt erzeugen kann. Schätze dich glücklich, die Schande um deiner selbst nicht zu wissen. Aber du hast nun die Macht. Leben zu schnell, deine Schönheit ist vergänglicher im Tod. Alles nimmt sich, die Natur nimmt dich zu sich in die blutende Welt. Die Erde nährt sich nun von dir. Schön warst du, verwesend deine Schönheit jetzt auch stirbt. Und ich erhebe mich, beginne zu suchen. Schön warst du, verwesend deine Schönheit jetzt auch stirbt. Und ich erhebe mich, beginne zu suchen nach einer Prinzessin, einer einzig Lebenden. Nach einer Prinzessin, einer einzig Lebenden. Nach einer Prinzessin, einer einzig Lebenden.